1. Strebt vor allem nach der Liebe, benutup jedoch auch eifrigum die geistlichen Gaben, wobei die Gabe der Prophetie besonders erstrebenswert ist. 2. Wer namlich in einer fremden Sprache redet, spricht nicht zu Menschen, sondern zu Gott, die in niemand verstet und in Geist Geheimnis ausspricht. 3. Im Gegensatz dazu dient der Genige, der Weisart, den Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. 4. Waren jemand der in Sprachen redet, lediglich sich selbst erbor, trag der Genige, der prophetisch redet, zum Aufbau der gesamten Gemeinde bei. 5. Ich werde es begrüßen, wenn allen Sprachen redet, doch es ist mir weitaus wichtiger, dass Weisart, die der Prophet bedeutende ist als der Sprachenredner, sofern diese sein Reed nicht übersetzt, damit die Gemin Devon profitiert. 6. Angenommen, ICH came zu Uke und Wordner in Sprachen reden, welchen Nutzen hat das für Uke, wenn ICH Uke nicht gleichzeitig ein Offenbarung, Erkenntnis, Prophetie oder Lehrvermittelte. 7. Sogar le bloß Instrument y floten oder zithen müssen deutlich Ton von sich geben, die man sonst die gespielt Melodie nicht erkennen kann. 8. Wenn die Trompete kein klar Signal gibt, wird sich niemand auf den Kampf vorbereiten, die das sichen unverstandlich bleibt. 9. Ebenso verhulte sich imite Uke, wenn kein verstandlichen Wort gebraucht, bleibt das gesagt wirkungslos, als hattet in den Wind gesprochen. 10. Es gibt zwei fellow zahlreich sprechen auf der Welt, und jede einzeln von ihnen besitzt ein spezifisch Bedeutung. 11. Wenn ICH jedoch die Bedeutung einer Sprache nicht ken, bleibe ICH für den Sprechenden ein Fremder, und erscheint auch mehr wie ein Fremder. 12. Die Uke so leidenschaftlich am geistlich Gaben bemüht, solltet vor allem danach streben, die Genigen Gaben reichlich einzusetzen, die Gemeinde aufbauen. 13. Die Schalb sollte jemand, der in einer fremden Sprache redet, darum bieten, dass das gesagt auch auslegen kann. 14. Wenn ICH namlich in einer Sprache beat, so betet zwar mein Geist, aber mein Verstand bleibt dabei unfrucht und nutzen. 15. Was ist die Konsequenz? ICH wird sowohl mit dem Geist als auch mit dem Verstand beaten und ebenso mit beiden Sinnen. 16. Wenn du Gott näher im Geist lobst, wie soll ein unbeteiligter den Dankgebet mit einem Amen bestätigen, wenn gar nicht begreift, was du sagst? 17. Dein Dankgebet mag zwar vortrefflich sein, aber der andere Teilnehmer wird der Dirch in keiner Weise erbor. 18. ICH dank Gott, das ICH mehr als allen Sprachen read. 19. Denik mokti ICH in der Gemeinde lieber fund verstandlich wird sprechen, m and a zu unterweisen, als zentausend wird in einer unverstandlichen Sprache. 20. Lieb Bruder, seid nicht wie kinder in eurem Urteils vermagen, seid zwar unschuldig wie kinder gegenüber dem Bosen, aber seid reif und erwachsen in eurem Denken. 21. Im Gesetz steht geschrieben, dass der Herr Dirch Menschen mit Fremden sprechen und Dirch die Lippen von Fremden zu diesem Vokreden Word, sie aber denig nicht auf in Horen werden. 22. Infolgedessen dient das Sprachenreden als Einsachen für die Ungläubigen, waren die Prophetie für die Genigen bestimmt ist, die bereits glauben. 23. Wenn nun die Gans Gemin zusammenkommt und gleichzeitig in Sprachen reden, werden Orsenstehend oder Ungläubigen dann nicht für wahnsinnig halten? 24. Wenn jedoch prophetisch reden und ein Ungläubiger eintritt, wird Dirch die Wort aller Überführt und sein Gewissen wird geprüft. 25. Die Verborgen in Jedanken seines Herzens werden offenbar, woraufhin sich niederwerfen, Gott anbeten und bekennen wird, dass Gott wahrhaftig unter Uke ist. 26. Why sollte es also ablaufen? Wenn zusammenkommt, hat jeder etwas beizutragen, sie ein Psalm, ein Lehr, ein Offenbarung oder ein Auslegung, doch als muss dem Aufbau der Gemeinde dienen. 27. Falls jemand in Sprachen redet, sollten es höchsten zwei oder drei Nachen an der Tun, und es muss unbedingt Gemeinde die sein, der es. Übersetzt. 28. Wenn kein Auslegger anwesend ist, soll der Sprachenredner in der Versammlung schweigen und ne für sich selbst zu Gott sprechen. 29. Auch von den Propheten sollten ne zwei oder drei zu Wort kommen, waren die Übrigen anwesenden das gesagt beurteilen sollen. 30. Erholt jedoch ein anderer Teilnehmer, der debasitzt, ein Offenbarung, so muss der erste Redner schweigen. 31. Konnte nämlich el nacheinander prophetisch reden, damit jeder etwas lernte und el ermutigt werden. 32. Die Geister der Propheten sind den Propheten untergeordnet, so dass sie ihr Gebe kontrollieren können. 33. Den Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, y es in allen Gemeinden der Heiligen üblich ist. 34. Die Frauen sollen in den Versammlungen schweigen, da es ihnen nicht gestattet ist zu reden, sie sollen sich stattdessen unterordnen, y es auch das Gesetz verlangt. 35. Falls sie Fragen haben, sollten sie die Zuhause im IT ihren Ehemannen besprechen, da es für ein Frau als unschicklich gilt, in der Gemeindeversammlung zu reden. 36. Ist das Wort Gottes etwa von euch ausgegangen, oder ist es etwa ausschließlich zu euch gelangt? 37. Wer meint, ein Prophet oder ein geistlich begabter Mensch zu sein, der erkennen, dass meine Anweisungen Gebot des Herrn sind. 38. Wenn jemand dies Anweisungen nicht anerkennen will, so bleibt eben bei seiner Unwissenheit. 39. Daher, mein Bruder, solltet eifrig nach der Gabe der Prophetie streben und das Reden in Sprechen Kienzfuls verhindern. 40. Es ist jedoch unerlasslich, dass el Dingen einer angemessenen Weise und in vollkommener Ordnung geschehen.